Es gab ein mal ein Zeit, da konnte ein Unternehmen auf ein Website verzichten. Sie dachten, sie gearbeiten keen professionell Website und kämen auch gut aus. Dann beschloss einer der Konkurrenten, ein Website einzurichten, und es entstand ein Wirbel. Ein anderer Konkurrent wollte nicht knacksten und beschloss, dem Beispiel zu folgen. Dann noch einer und noch einer. Schon bald fragten die Kunden das Unternehmen, ob sie ein Website HTTPN. Schließlich wurde ihnen klar, dass sie ein Website brauchten, mit ihren Mitbürgern mithelfen zu können. Und so explodiert das Internet.